Für Politik, Wirtschaft, Handel und Kultur muss Gegensätze in sich selbst austragen, wenn sie eine liberale Wochenzeitung sein will. Und wenn sie sich an denkende Leser wendet, lässt sie auch konträre und kontroverse Stimmen zu Wort kommen. Die beiden Sätze stammen aus einer Selbstanzeige des Hamburger Wochenblattes Die Zeit. Sie liefern die Stichworte liberal, denkende Leser und kontroverse Stimmen. Stichworte, die ins Politische übersetzt eigentlich nur für eine Partei in der Bundesrepublik zutreffen, für die Freie Demokratische Partei. Schlussfolgerung: Die Zeit, ein Sprachrohr der FDP? Ganz so einfach liegen die Dinge freilich nicht. Das Vokabular, mit der die Wochenzeitung um Leser und die Freien Demokraten um Wähler werden, ähnelt sich zwar. Und in vielen Punkten sind zwischen beiden auch in den politischen Aussagen kaum Unterschiede auszumachen. Dennoch würde sich die Zeitredaktion, und das nicht ganz zu Unrecht, mit Entschiedenheit dagegen verwahren, mit einer Parteimeinung gleichgesetzt zu werden. Dies ist übrigens eine der ganz wenigen unverrückbaren Maximen in der Geschichte des Blattes. Schon in der ersten Ausgabe vom 21. Februar 1946 hieß es unter der Überschrift »Unsere Aufgabe«: Wir sprechen zu einem deutschen Leserkreis, der in dieser Zeitung seine Sorgen, Wünsche und Hoffnungen wiedererkennen und sie geklärt sehen soll. Wir werden niemandem nach dem Munde reden, und dass es nicht allen recht zu machen ist, ist eine alte Weisheit. Niemandem nach dem Munde zu reden, das klingt in der Tat engagiert und couragiert. Und wer sich einmal die Mühe macht und in den ersten Jahrgängen der Zeitung blättert, wird um die Feststellung nicht herumkommen: So hat das Blatt angefangen, dass der Rechtsanwalt Gerd Bucerius, der Kaufmann Ernst Friedländer, der Architekt Richard Tüngel, die ostpreußische Gutsverwalterin Marion Gräfin Dönhoff und die beiden Journalisten Ernst Samhaber und Josef Müller-Marein vor mehr als 33 Jahren unter der Zulassung Nummer 6 der britischen Militärregierung der Öffentlichkeit präsentierten. Mut gehörte damals vor allem dazu, sich mit den Besatzungsmächten anzulegen. Und das tat die Zeit als erste und lange auch als einzige Zeitung der vier Zonen. Sie kritisierte die Siegermächte wegen ihres Demontageprogramms, das aus Deutschland einen Kartoffelacker machen sollte. Und sie attackierte sie wegen der Nürnberger Prozesse, die sie im Ansatz für verfehlt hielt. Die juristische Bewältigung ihrer Vergangenheit, so meinte das Blatt, hätten die Deutschen selbst zu erledigen. Am 13. April 1950 rechnete Ernst Friedländer in einem Leitartikel unter der Überschrift »Deutschland, England, letzter Akt« beispielsweise so mit den Briten ab: Für das kommende Europa ist die Freundschaft seiner Völker unentbehrlich. Und diese Freundschaft verträgt in keinem einzelnen Falle eine allzu schwere Vorbelastung. So wäre es dir nicht ganz fernliegend, wenn man sich auf britischer Seite fragte: Ist es möglich, die deutsche Stimmung gegen England anders, wesentlich anders zu gestalten, noch ehe der letzte Akt zu Ende geht? Die Antwort auf diese nicht unwichtige Frage der britischen Besatzungspolitik wäre sehr leicht zu finden. England müsste nämlich einen äußerst geringen Preis für Deutschlands Sympathien bezahlen. Es müsste sehr wenig wirklich tun und im Wesentlichen nur längst unzeitgemäß gewordene Handlungen unterlassen, von denen niemand einen Vorteil, aber Deutschland den Schaden hat. Im Einzelnen setzte sich Friedländer mit der Äußerung des britischen Außenministers Ernest Bevin auseinander, der erklärt hatte, der Nationalsozialismus habe den deutschen Charakter nicht etwa verändert, sondern nur besonders deutlich zum Ausdruck gebracht. Eine These, die Friedländer als Kollektivbeleidigung zurückwies. Und nach einer harten Abrechnung mit der britischen Demontagepolitik und der Dauerbombardierung der Insel Helgoland kam Friedländer zu dem Schluss: Dies soll kein Sündenregister sein, vielmehr ein Hinweis auf das ewige zu spät der britischen Politik, auf dies Hinterherhinken hinter der Geschichte. Derlei Vorhaltungen wollten die Engländer nicht auf sich sitzen lassen. Der frühere britische Kriegsminister und damalige Unterhausabgeordnete Ballinger griff höchstpersönlich zur Feder und konterte in der Zeit: Es gibt in England eine Unzahl guter Demokraten, Gewerkschaftler, Unternehmer, Angehörige aller Schichten, die, wie ich es niemals begreifen werden, wie ein schwer arbeitendes, kulturell hochstehendes und im Grunde rechtlich denkendes Volk wie das Deutsche das teuflische System Hitlers tolerieren und ihm sogar in großen Teilen für eine lange Zeit zujubeln konnte. Abschließend riet der britische Politiker der Hamburger Wochenzeitung: Da ich ein Optimist bin und da ich trotz allem daran glaube, dass das Gute dem menschlichen Leben die stärksten Impulse gibt, möchte ich an die Redaktion der Zeit wie an ihre Leser appellieren, ihre Zeit und Energie nicht damit zu verschwenden, über die angeblichen Fehler und Untaten der britischen Politik nachzubrüten. Die Welt und nicht nur England hat in der Vergangenheit allzu oft unter der Legende vom perfiden Albion leiden müssen. Ernst Friedländer beendete schließlich die Kontroverse mit der Feststellung: Es scheint, dass wir weitgehend aneinander vorbeireden, dass wir uns wechselseitig eher reizen als überzeugen. Zu sehr besteht immer noch die Neigung, richtig auszupacken und alles zu sagen, was man überhaupt gegen den anderen auf dem Herzen hat. Das war 1950. Inzwischen sind aus den Sieger-, Besatzungs- und Schutzmächten befreundete Nationen, Alliierte geworden, die ein gemeinsames Parlament wählen. Und dennoch ist manches von dem, was vor fast 30 Jahren in der Zeit zu lesen war, bis heute für die Zeitung typisch geblieben. Typisch ist beispielsweise, dass sich die Zeit immer als ein Blatt verstanden hat, in dem für unterschiedliche Meinungen Raum ist. Zu allen Zeiten konnten dort Politiker und Publizisten, Wirtschaftler und Wissenschaftler der verschiedensten Richtungen, mal gemessen und sachlich, mal polemisch und aggressiv, ihre Standpunkte artikulieren. Freilich hat die Zeitung ihre Forumsfunktion nie so interpretiert, dass jede innen- und außenpolitische Strömung eine Chance hatte, sich in der Zeit wiederzufinden. Die Liberalität endete, von Ausnahmen abgesehen, im Großen und Ganzen an den Eckpunkten des heute im Bundestag repräsentierten Parteienspektrums. Was links und rechts davon liegt, ist Objekt der Kritik, kommt aber nicht selbst im Blatt zu Wort. Liberal ist eben, wie das Beispiel der Partei lehrt, die für diese Bezeichnung so gerne einen Monopolanspruch reklamieren möchte, ausdeutungsfähig und ausdeutungsbedürftig. Bedeutet einmal dies und einmal das. Und so haben denn auch die 5 Chefredakteure, die bislang das Blatt prägen durften, durchaus Unterschiede in ihrem Liberalitätsverständnis erkennen lassen. Der erste, der nur wenige Monate an der Spitze der neu zugelassenen Wochenzeitung stand, war Ernst Samhaber, ein erfahrener Journalist, der zuvor bei so renommierten Blättern wie dem Berliner Tageblatt, der Deutschen Zukunft und der Deutschen Rundschau gearbeitet hatte. Ein Journalist zudem, der während des nationalsozialistischen Regimes auch die Kunst der Camouflage, die Kunst der verdeckten Kritik beherrschte. Noch 1941, als die nationalsozialistischen Presselenker ihr System längst perfektioniert hatten, wagte es Samhaber in einem Beitrag in der Deutschen Rundschau, den paraguayischen Diktator López zu porträtieren und ihm ein übles Ende vorherzusagen. Und zwar so, dass jeder Leser ahnen konnte, dass nicht López, sondern Hitler gemeint war. Samhaber sagte nicht nur während der NS-Zeit seine Meinung. Er hielt damit auch nicht hinter dem Berg zurück, als die Besatzungsmächte Deutschland regierten. In einem Rückblick, 20 Jahre danach, stellte Zeitverleger Gerd Bucerius, über den später noch mehr zu sagen sein wird, fest: Kein Journalist in Deutschland und kein Politiker hat so viel riskiert wie Samhaber. Damit spielte Bucerius auf die ersten 24 Leitartikel seiner Wochenzeitung an, die alle aus Samhabers Feder stammen und von denen sich die meisten mit den Besatzungsmächten anlegten. Die Attacken machten die Engländer nervös. Ihnen konnte schließlich nichts Besseres passieren, als dass ein Entnazifizierungsausschuss einen, wie er meinte, dunklen Punkt in Samhabers Vergangenheit fand und ihm im August 1946 jede Arbeit als Journalist verbot. Ein Urteil, das die Berufungsinstanz dann abmilderte in den Spruch, Samhaber dürfe zwar wieder Journalist sein, aber nicht Chefredakteur und nicht bei der Zeit. Ein weiterer Entnazifizierungsprozess stufte den auf diese Weise diskreditierten 1948 schließlich als nicht betroffen ein. Zeit-Mitbegründer Gerd Bucerius hatte inzwischen einen neuen Chefredakteur ausfindig gemacht, Richard Tüngel. Neben Bucerius, Loves H. Lorenz und Ewald Schmidt Di Simoni, einer der 4 Lizenzträger der Zeitung, über den Josef Müller-Marein, der noch heute für die Zeit schreibt und sie viele Jahre redaktionell geleitet hat, einmal urteilte: Tüngel, die leibhaftige Unruhe. Zierlich, rührend großäugig, wenn er die starken Gläser der Kurzsichtigen ablegte. Hilfsbereit und unbequem. Genialisch und der personifizierte Widerspruch. Künstlernatur, profunde Kennerschaft zumal der bildenden Künste. Ginge es nach den Schlagworten, so hätte er, der Schutzpatron der Modernen, ein Linker sein müssen. Er war jedoch unter uns Liberalen eher der Konservative. Er war derjenige, der ebenso höflich wie rücksichtslos bei Beratungen das Wort an sich riss, in denen es um die Haltung der zukünftigen Zeit, um deren Niveau ging. Gerade wegen dieser Haltung geriet Tüngel über Kreuz mit einer Journalistin, die von Anfang an bei der Zeit dabei war und später an ihre Spitze rückte, mit Marion Gräfin Dönhoff. Als Tüngel 1955 meinte, die Nazi-Zeit sei überwunden und müsse vergessen werden, und Erzkonservativen wie Winfried Martini, Paul Schmidt, dem früheren Pressechef des Ribbentrop'schen Auswärtigen Amtes, und dem Staatsrechtler Karl Schmidt die Spalten öffnete, zürnte die Gräfin und schrieb ihrem Chef. Wenn ein Mann wie Karl Schmidt, der von 1932 an mit der ganzen Schärfe seines Intellektes gegen die bürgerlich-parlamentarische Demokratie und den bürgerlichen Rechtsstaat zu Felde gezogen ist, heute von der Zeit als Berater in verfassungsrechtlichen Fragen herangezogen und bei uns abgedruckt wird, dann hat's geklingelt. Ähnlich wie der Gräfin passte die konservativere Richtung auch dem liberalen Rheinländer Josef Müller-Marein nicht. Auch er legte sich mit Tüngel an, bis schließlich 1956 Bucerius die Spitze neu formierte. Tüngel, mit dem sich der Zeitverleger noch 2 Jahre vor Gerichten herumstritt, musste gehen. Müller-Marein kam. Mit ihm, dem lebensfrohen Jupp, kam 1956 ein Mann an die Spitze des Wochenblattes, der gemeinsam mit seiner Ressortleiterin für Politik und späteren Stellvertreterin Marion Dönhoff für ein Dutzend Jahre einen konsequent liberalen Kurs verfolgte. Die beiden ergänzten sich gut. Denn während der eine, der frühere Reporter und Feuilletonist bei Scherl und Ullstein, eigentlich stets mehr der Feuilletonist blieb, lag der anderen von Anfang an mehr an der nüchternen Analyse. Zur Liberalität, wie sie Müller-Marein verstand, gehörte es denn auch, dass die Hamburger Wochenzeitung 1958 den damaligen Bundeswirtschaftsminister Ludwig Erhard als Autor engagierte. Stolz verkündete der Chefredakteur seinen Lesern: Wir haben Ludwig Erhards Wort, dass er fortan mit größerer Regelmäßigkeit bei uns zu Vorgängen Stellung nehmen wird, die unser bundesdeutsches Schicksal bestimmen. Wobei sich seine Themen nicht allein auf das wirtschaftliche Gebiet beschränken werden. Ludwig Erhard, den wir zu unseren Freunden zählen dürfen, ist ja nicht nur als der Vater des Wirtschaftswunders über die deutschen Grenzen hinaus viel gerühmt, sondern ein sprachgewaltiger Mann von klarem, aufrechtem und temperamentvollem Geist. Dies hört sich in der Tat wie eine Laudatio aus dem Munde eines CDU-Fans an. Das ist Müller-Marein nun ganz gewiss nie gewesen. Denn in den 12 Jahren, in denen er die Zeit mit einem neuen, einem liberalen Profil versah, stießen andere Autoren zum Blatt, denen man auch noch heute eher als Ludwig Erhard, dem bestenfalls Altliberalen, analytische Fähigkeiten zusprechen würde. Autoren wie der Schweizer Journalist Fritz-René Allemann, der Tübinger Politikwissenschaftler Theodor Eschenburg und der Zukunftsforscher Robert Jung. 2 wichtige politische Weichenstellungen fallen in die, wenn man das große Wort einmal gelten lassen will, Ära Müller-Marein bei der Zeit. Die Abkehr von Adenauer und die Wendung gen Osten. Recht energisch rüttelte die Zeitung am Denkmal Konrad Adenauers, beispielsweise 1961, als das Fernsehurteil erging und das Bundesverfassungsgericht den Kanzler in seine Schranken wies. Damals befand die Zeit: Der Bundeskanzler, der sich im Wahljahr eine so spektakuläre Niederlage zugezogen hat, mag sich fragen, wer ihn so schlecht beraten hat. Härter als er sind die Wesire getroffen, die im Schatten eines patriarchalischen Kalifats ein unreifes und unweises Verhältnis zur Macht begründet haben, die ihnen nicht anvertraut worden ist und von der sie wohl fürchten mögen, dass sie ihnen nach Adenauer nicht anvertraut bleiben wird. Früher als andere Publizisten, Zeitungen und Zeitschriften, wesentlich früher auch als die meisten Politiker, machte sich das Hamburger Wochenblatt unter der Regie Müller-Mareins für eine Verständigung mit den osteuropäischen Staaten stark. Rückblickend stellte der spätere Zeitchefredakteur Theodor Sommer 1973 in einem Vortrag vor dem Art Directors Club in Düsseldorf fest: Wenn einmal die Geschichte der Ostpolitik geschrieben wird, so wird da sicherlich nachzulesen sein, welche aktiv mithelfende Rolle die Zeit nach 1961 gespielt hat, um das Meinungsklima in unserem Lande allmählich für das empfänglich zu machen, was in den zurückliegenden 4 Jahren schließlich vollzogen wurde. Lange ehe es fesch und fashionable war, derlei Meinungen zu artikulieren. Ein Schuss Selbstlob ist schon dabei. Welcher Chefredakteur ist schon frei davon, wenn er über das eigene Blatt referiert? Aber einmal abgesehen davon. Ähnlich wie Henry Nannens Stern hat auch die Zeit in der Tat die außenpolitischen Zeichen der Zeitläufe hellsichtiger und früher als andere erkannt. So war es denn auch nicht verwunderlich, dass ausgerechnet drei Redakteure dieses Blattes im März 1964 für zwei Wochen durch den kommunistisch regierten Teil Deutschlands reisten. Theo Sommers Fazit lautete: Die DDR existiert, mit oder ohne Gänsefüßchen, und sie wird auch weiter existieren. Zwar kann das System wohl nie so gut funktionieren, dass die Bevölkerung wirklich glücklich wird. Doch wird es wohl auch nie mehr so schlecht funktionieren, dass sich die Menschen in purer Verzweiflung dagegen auflehnen. Nicht, dass sich die DDR für die Zukunft Deutschlands hielte, wie Ulbrichts Propagandisten es auf ihren Plakaten verkünden. Aber ich habe doch das Gefühl, die beiden permanenten Provisorien, Bundesrepublik hüben, Deutsche Demokratische Republik drüben, werden auf einige Zeit Deutschlands Gegenwart bleiben. Im Gegensatz zu den damals noch weit verbreiteten Träumereien vieler Politiker und Verbandsfunktionäre von der Wiedervereinigung, versicherte Sommer schon damals: Bis zur Wiedervereinigung werden wir uns noch lange gedulden müssen. Sie kann weder militärisch erkämpft noch diplomatisch erkauft werden. Wir dürfen sie nicht mehr als Ergebnis eines internationalen Aktes oder einer internationalen Akte erwarten, sondern allenfalls als Endprodukt eines langwierigen politischen und gesellschaftlichen Entwicklungsprozesses. Sätze, die heute jeder vernünftig Denkende in der Bundesrepublik unterschreiben würde. Sätze, die vor 15 Jahren durchaus das Prädikat nonkonformistisch verdienten. Damals beschränkte sich die Hamburger Wochenzeitung übrigens nicht aufs Reisen und auf Berichte über die DDR. Sie machte auf ihre Weise auch Selbstpolitik durch das Angebot an das SED-Zentralorgan Neues Deutschland, Artikel auszutauschen. Das Projekt, hoffnungsvoll gestartet, blieb aus Gründen, deren Erörterung hier zu weit führen würde, zwar in den Anfängen stecken, signalisierte aber sehr deutlich die Bereitschaft der Zeitung, sich aktiv in den Entspannungsprozess einzuschalten. Zu den Teilnehmern an der Reise in ein fernes Land, wie die Zeitjournalisten ihre DDR-Exkursion bezeichneten, gehörte auch Marion Gräfin Dönhoff. Als Verantwortliche für das Politikressort hatte sie seit 1956 entscheidenden Anteil am politischen Profil des Wochenblattes. Die herbe evangelische Ostpreußin von Uradel und studierte Volkswirtin avancierte 1968 zur Chefredakteurin der Zeit. 5 Jahre blieb sie auf diesem Posten. 5 Jahre, in denen sich das innenpolitische Klima der Bundesrepublik grundlegend veränderte. Stichworte mögen genügen, um die Bedeutung dieser Zeitspanne in Erinnerung zu bringen. 1968, Höhepunkt der Aktivitäten der außerparlamentarischen Opposition. 1969, Bildung der ersten sozialliberalen Regierung in Bonn. Anfang der 70er Jahre, die große Zeit der Diskussionen über gesellschaftspolitische Reformen. An diesen Diskussionen hat sich, wie könnte es anders sein, die Hamburger Wochenzeitung lebhaft beteiligt. Nicht gerade euphorisch, aber doch mit einer guten Portion Sympathie betrachtete sie die Ziele der Reformer, wobei es nicht ausbleiben konnte, dass die liberale Zeitung zuweilen zwischen alle Stühle geriet. Genau diese Position verteidigte die Chefredakteurin des Blattes in einem Beitrag anlässlich des 25-jährigen Bestehens der Zeit 1971 noch einmal ausdrücklich. Sie schrieb: Heute ist es Mode geworden, den Liberalen als einen Wischiwaschi-Bürger abzuwerten, als einen, der seinen Sowohl-als-auch-Standpunkt in klugen Reden zu verteidigen weiß, der aber eben nur redet und nie handelt. Diese von den Radikalen rechter und linker Prägung gebastelte liberale Vogelscheuche dient der Heroisierung unreflektierter Taten, jener Taten, die um des grandiosen Zieles willen, ohne Bedacht, ohne Zögern, ohne Rücksicht auf irgendwen und irgendwas getan werden. Im Anschluss an diese Distanzierung von allem Radikalen verdeutlichte die Gräfin dann noch einmal ihr Liberalismusverständnis mit den Sätzen: Wer den Menschen von der Herrschaft des Menschen befreien will, wer jahrtausendealte Probleme in einem Arbeitsgang zu bewältigen gedenkt, der wünscht natürlich von der Welt mit eigenem Maß gemessen zu werden. Verglichen mit ihm sind die Liberalen, die sich nur vorgenommen haben, Herrschaft erträglich zu machen, sie politisch zu kontrollieren, armselige Wichte, die an der Wirklichkeit nur herumdoktern, anstatt sie von Grund auf zu verändern. Der beglückende Endzustand, den sie, die Radikalen, jene Propheten der Tat zu schaffen verheißen, rechtfertigt nach ihrer Meinung manche Grausamkeit und Ungerechtigkeit, die begangen wird, wenn es darum geht, Hindernisse auf dem Weg zum Paradies zu beseitigen. Aber politische Romantiker, die nach den Sternen greifen, haben noch stets diese Welt unbewohnbar gemacht. Eben darum sind die Liberalen als Gegengewicht auch heute unentbehrlich. Später, als sie schon nicht mehr Chefredakteurin war und zur Ermordung von Jürgen Ponto im August 1977 einen Leitartikel über den Terrorismus und seine Wurzeln schrieb, stellte sich Marion Dönhoff erneut die Frage, was ist heute noch liberal? Ihre Antwort? Es ist besser, Schritt für Schritt den notwendigen Wandel zu vollziehen, als zuzulassen, dass veraltete Bewusstseinshaltungen und überständige Privilegien bewahrt und verteidigt werden, bis dann eine Situation entsteht, die man vorrevolutionär nennt und in der die Revoluzzer gedeihen wie die Pilze nach dem Regen. Und in ihrer Funktion als Herausgeberin der Zeit, zu der sie Gerd Bucerius 1973 gemacht hatte, versicherte Gräfin Dönhoff ihren Lesern, wir werden versuchen, das, was den Inhalt der Liberalität ausmacht, auch weiterhin zu praktizieren. Toleranz auch gegen Andersdenkende, sofern sie nicht zur Gewalt greifen. Geistige Freiheit und Minderheitenschutz, sofern die Minderheit nicht den Versuch macht, die Mehrheit zu terrorisieren. Wir werden weiterhin ein Forum für die verschiedensten Meinungen sein, aber selber immer wieder schreiben und predigen, dass es nicht auf das Ziel ankommt. Alle Ziele werden ja als Heilsverheißung dargestellt, sondern auf die Mittel, mit denen diese Ziele erreicht werden sollen. Dem Grundsatz der Toleranz blieb die Zeitung auch unter Gräfin Dönhoffs Nachfolger Theo Sommer treu. Er war, genau wie seine Vorgängerin, nicht neu im Geschäft, sondern kannte das Blatt, bevor er die Leitung 1973 übernahm, bereits anderthalb Jahrzehnte von innen, als Redakteur, Ressortleiter Politik und stellvertretender Chefredakteur. Der gelernte Historiker und Politikwissenschaftler Sommer besuchte 1960 an der Harvard-Universität das internationale Seminar von Henry Kissinger. Er ist Präsidiumsmitglied des Londoner Internationalen Instituts für strategische Studien und gilt als Vertrauter Helmut Schmidts, der ihn 1969 für 6 Monate als Leiter des neu geschaffenen Planungsstabes ins Bundesministerium für Verteidigung holte. Allein stand der Duzfreund des Kanzlers nur 5 Jahre an der Spitze des Blattes. Im Spätherbst vergangenen Jahres erhielt die Zeitung ein neues Führungsmodell. Theo Sommer blieb zwar oben, aber nicht allein. Denn nunmehr leiten neben ihm Marion Gräfin Dönhoff und der Verleger Dieter Stolze als Herausgeber die Zeit. Und ein Blick in das Impressum belegt es. Deutschlands beste Wochenzeitung hat zurzeit keinen Chefredakteur, sondern 3 Herausgeber. In der Redaktion selbst stieß die Neuordnung auf Widerstand. In einer Resolution betonte die Versammlung der Redakteure, die Redaktion der Zeit akzeptiert die vorgeschlagene Personallösung, hält ihre prinzipiellen Einwände gegen eine Vermischung redaktioneller und verlegerischer Funktionen aber aufrecht. Der Stein des Anstoßes ist Dieter Stolze, seit 1963 Chef der Wirtschaftsredaktion, seit 1. Juli 1977 als Nachfolger von Gerd Bucerius Verleger der Zeitung. Kenner befürchten, und dazu zählen selbstverständlich auch Zeitjournalisten, dass Stolze im neuen Führungstriumvirat schon in Kürze die stärkste Position einnehmen wird. Und Stolze ist nicht nur Verleger und Mitherausgeber, sondern gilt darüber hinaus auch als Konservativer. Darum ist es nicht weiter erstaunlich, wenn in den letzten Monaten wiederholt die Frage gestellt wurde, steht ein Kurswechsel bevor? Sicherlich ist es riskant, Prognosen auf längere Sicht abzugeben. Aber dass sich die Zeit in nächster Zeit in ihrer Grundtendenz ändert, ist mehr als unwahrscheinlich. Denn so atypisch, wie flüchtige Beobachter meinen könnten, ist der konservative Stolze gar nicht für die liberale Zeit. Beim Durchblättern mag es noch nicht so auffallen. Bei der gründlicheren Lektüre aber ist es nicht zu übersehen. Die Hamburger Wochenzeitung verfolgt in ihrem redaktionellen Konzept nicht konsequent eine bestimmte politische Linie, sondern gibt sich, je nach Ressort und Autor, mal liberal und mal konservativ. Mal ausgesprochen progressiv, dem Neuen aufgeschlossen und dann auch wieder mal ganz dem Herkömmlichen verpflichtet. Darf man, so ist gelegentlich von Kritikern gefragt worden, das liberale Prinzip so auf die Spitze treiben? Muss dies nicht alles auf die Leser irritierend wirken? Die Kölner Zeitleserin Gabriele Wächter brachte ihren Unmut in einem Brief an die Redaktion so zum Ausdruck. Das liberal-pluralistische Prinzip der Zeit führt zur Schizophrenie. Die Feuilleton-Redaktion darf die Linke zu Wort kommen lassen, auch einmal, natürlich sehr vorsichtig, den Missbrauch der Terroristenjagd zeigen. Die politische Redaktion korrigiert das in Realpolitik. Und was wirklich in der Gesellschaft geschieht, schreibt und beschreibt der Wirtschaftsteil. Fazit: Die Zeit tendiert nach rechts. Fest steht, dass die Zeit sich eindeutig von einer Linken distanziert, die das Rad, welches das Getriebe in Gang hält, analysiert, statt im hilflosen moralischen Entsetzen zu verbleiben. Inwieweit die Schmidt-Hurra-Stimmung des Chefredakteurs dafür verantwortlich ist, kann ich nicht beurteilen. Was Gabriele Wächter als schizophren bezeichnet und aus ihrer politischen Position auch durchaus so erscheinen muss, werten viele Leser offenbar als Vorteil. Die Chance, verschiedene Meinungen in einem Blatt zu finden. Dass dieses Meinungsspektrum innerhalb der Redaktion besteht und sich auch in der Zeitung widerspiegelt, räumt auch Zeit-Mitherausgeber Theo Sommer freimütig ein. Und er hat auch eine Begründung dafür. Spötter meinten früher, eigentlich bestehe die Zeit ja aus drei verschiedenen Zeitungen, die sich der Einfachheit halber auf eine gemeinsame Typografie und einen gemeinsamen Erscheinungstermin geeinigt hätten. Die Politik sei gedämpfte Mitte, die Kultur radikal links, die Wirtschaft aber konservativ. Das ist gar nicht so unrichtig und ja auch gar nicht so unlogisch. Man kann eine gute Politik nun einmal nur aus der Mitte machen, ein gutes Feuilleton nur von eher links, eine gute Wirtschaft nur von eher rechts. So vieldeutig Vokabeln wie Politik aus der Mitte, eher links und eher rechts, liberal und konservativ auch sind, in der Analyse, nicht in der Bewertung, sind sich Zeitleser und Zeitkritiker, Zeitredakteure und Zeitherausgeber offenbar einig. Die drei großen Themenblöcke des Blattes, die Politik, die Wirtschaft und die Kultur, stehen nicht nur typografisch unverbunden nebeneinander und lassen relativ stark voneinander abweichende politische Positionen erkennen. Oder, um noch einmal Theo Sommer zu zitieren, die Ressorts sind bei uns recht unabhängige Fürstentümer. Der Chefredakteur ist kein allmächtiger Zar, auch der Verleger nicht. Freilich, ganz so liberal wie Sommer tut, ganz so ohne Druck von oben, wie das Zitat glauben machen will, geht es auch bei der Zeit nicht zu. Dafür ein Beispiel. Ende August 1976 brachte die Zeitung ein Interview, das ihr bildungspolitischer Experte Hajo Mattisen mit dem Berliner Hochschulpolitiker Professor Werner Stein führte. Das Gespräch, das nicht nur Freundlichkeiten über die Ordinarien enthielt, rief den Protest des konservativen Hochschulverbandes hervor. Dessen Präsident, Professor Pöls, ließ seine Verbandsmitglieder per Rundschreiben wissen: In der Anlage finden Sie den Nachdruck eines Beitrages der Zeit, den ich Ihnen zur kritischen Lektüre empfehle. Ich selbst habe mich an den Verleger Herrn Dr. Gerd Bucerius gewendet. Inzwischen sind Briefe und Anrufe von Kollegen hier eingegangen, die empört fordern, die Zeit zu boykottieren, den Kauf am Kiosk bis auf Weiteres einzustellen oder das Abonnement zu kündigen. Ich habe auch hiervon Herrn Bucerius in Kenntnis gesetzt. Freuen würde ich mich über eine kurze, namentliche Stellungnahme von Ihnen, die zu einer umfangreichen Sammlung von Stimmen der Hochschullehrer gegen dieses Pamphlet der Zeit beitragen wird. Die präsidiale Ermunterung machte die Professoren mobil. 4 Wochen nach seiner ersten Information an die Verbandsmitglieder teilte Professor Pöls in seinen Mitteilungen des Hochschulverbandes mit: Nicht nur der Hochschulverband, sondern auch die Redaktion der Zeit hat eine große Zahl von Zuschriften erhalten und, wie ich ausdrücklich hinzufügen möchte, auf einer ganzen Druckseite auch ungeschminkt veröffentlicht. Aber es ist noch mehr geschehen. Ich hatte zugleich mit meinem Rundschreiben an den Verleger der Zeit, Herrn Dr. Bucerius, ein Schreiben gerichtet und ihn auf die Unhaltbarkeit und Unvertretbarkeit solcher Artikel hingewiesen. Daraufhin habe ich eine ausführliche Antwort des Chefredakteurs der Zeit erhalten, in der er zwar über die Form meines Rundschreibens sich nicht glücklich zeigte, nicht aber dessen Berechtigung bezweifelt und indem er sich ausdrücklich von dem kritisierten Beitrag distanziert. Dr. Sommer hat mich außerdem um ein Gespräch gebeten, das wir bereits für den 2. Dezember in Hannover fest vereinbart haben und in dem wir hochschulpolitische Probleme und wohl auch Möglichkeiten einer zukünftigen Zusammenarbeit in Form gegenseitiger Unterrichtung erörtern werden. Die Zeit hat in honoriger Art reagiert. Professor Pöls konnte in der Tat mit der Reaktion der Zeit mehr als zufrieden sein. Die Zeitung öffnete ihre Leserbriefspalten weit für die gekränkten Ordinarien. Weniger liberal verfuhr das Blatt allerdings mit dem für den Beitrag verantwortlichen Redakteur. Ihn schickte sie in die Wüste. Dass sich Chefredakteure von ihren Mitarbeitern trennen, ist natürlich nichts Ungewöhnliches. Nicht alltäglich ist hingegen das Verfahren, das die Zeit praktizierte. Erst wird ein Gespräch veröffentlicht, das Verbandsmitglieder kränkt. Deren Präsident entfacht eine Leserbriefkampagne und schreibt Briefe an den Verleger, worauf der Chefredakteur nichts Besseres zu tun weiß, als sich zunächst schriftlich von seinem Redakteur Dritten gegenüber zu distanzieren und sich schließlich von ihm zu trennen. Die feine, liberale Art ist das wohl kaum. Und fein möchte die Zeit ja durchaus sein. Beispielsweise in jenem redaktionellen Teil, der die Rubrik Modernes Leben, Wissenschaft, Reise umfasst. Gewiss, hier wurden schon Themen, und fein möchte die Zeit ja durchaus sein. Beispielsweise in jenem redaktionellen Teil, der die Rubrik Modernes Leben, Wissenschaft, Reise umfasst. Gewiss, hier wurden Themen wie Lebensqualität und Minderheitssorgen schon angepackt, als die anderen, vor allem auch Politikern, noch als utopisch versponnen und abseitig galten. Hier kamen aber auch Feinschmecker und Hotelprüfer einer besonderen Qualität zu Wort. Nicht immer zur Zufriedenheit der Leser, von denen einige ihr Unbehagen in Briefen zum Ausdruck brachten. Der rheinland-pfälzische Landtagsabgeordnete Jörg Heidelberger schrieb: Ich fürchte, die Zeit ist auf dem besten Wege dazu, eine Hauspostille für gutverdienende Snobisten zu werden, die sich liberal nennen, weil sie letztlich nicht bereit sind, sich irgendwo in unserer Gesellschaft praktisch zu engagieren. Und die Frankfurter Zeitleserin Margaret Caro bemerkte: Mein Unbehagen an der Zeit begann mit den Stoßseufzern des Porsche-Fahrers Leonhard während der Ölkrise. Er hielt erheblichen Auftrieb durch die Tatsache, dass besagter Leonhard vor lauter Vier-Sterne-Kneipen keine Tannen im Schwarzwald mehr sieht und erreichte einen unerfreulichen Höhepunkt durch die Fressorgasmen des Herrn Siebeck. Keine Frage allerdings. Etwas Besseres als der Bevölkerungsdurchschnitt sind Sie schon, die Leser der Zeit. Von Ihnen haben beispielsweise 51% Abitur. Ungewöhnlich viel. Denn von der Gesamtbevölkerung der Bundesrepublik haben nur 9% die Oberschule erfolgreich absolviert. Selbst die Frankfurter Allgemeine Zeitung, hinter der sich ja stets ein kluger Kopf befinden soll, kann da nicht mithalten. Deren Leser haben nur zu 41% das Reifezeugnis. Zeitleser sind nicht nur besonders gebildet, sie verdienen auch besser. Während von der Gesamtbevölkerung der Bundesrepublik nur 18% über ein Nettohaushaltseinkommen von mehr als 3.000 Mark im Monat verfügen, sind es bei der Zeitleserschaft mehr als doppelt so viel, nämlich 37%. Aus der Sicht der Werbung eine Zahl, die sich sehen lassen kann. Sie signalisiert den Anzeigenkunden, dass sie in einem Objekt inserieren, deren Leser sich durch überdurchschnittliche Kaufkraft auszeichnen. So gesehen müsste es der Zeit finanziell eigentlich immer gut gegangen sein. Doch das Gegenteil ist der Fall. Über viele Jahre machte das Blatt nur rote Zahlen. Die Gründe sind schnell genannt. Auf der einen Seite hohe Kosten für die Redaktion und auf der anderen Seite relativ bescheidene Einnahmen durch Anzeigen. Die Kaufkraft der Leser stimmte, aber nicht die Auflage. Heute liegt sie bei 370.000. Und heute ist die Zeit nicht nur wegen ihrer Auflage, sondern auch noch aus anderen Gründen über den Berg. Damit sind wir beim geschäftlichen Teil der Zeit. Bei einem Kapitel, das nicht abgehandelt werden kann, ohne sogleich jenen Mann vorzustellen, der für diese Seite der Hamburger Wochenzeitung verantwortlich zeichnet, Gerd Bucerius. Unter den Verlegern von Zeitungen und Zeitschriften, die nach 1945 in der deutschen Presse eine Rolle gespielt haben, ist Gerd Bucerius sicherlich eine Ausnahmeerscheinung. Kein Missionar wie Axel Springer, kein Managertyp wie der Stuttgarter Eugen Kurz, sondern ein Verleger der alten Schule, der seine Redaktion am langen Zügel arbeiten ließ und sich 1946 der Idee verschrieben hatte, ein großes liberales Blatt zu machen. Das war, wie Bucerius bald merken sollte, leichter gesagt als getan. Der Anfang ließ sich gut an. Gemeinsam mit Richard Tüngel, Lovisa Lorenz und Ewald Schmidt di Simoni bewarb sich Bucerius bei den Briten erfolgreich um eine Lizenz, also um die Genehmigung, eine Wochenzeitung herauszugeben. Warum er das tat, hat Bucerius später in seinem Buch Der angeklagte Verleger so begründet. Um die Lizenz hatte ich mich beworben, weil ich meinte, mit einer Zeitung Politik machen zu können. Vor 1933 hatten wir Politik und Zeitungen anderen überlassen. Das war schiefgegangen. Diesmal meinten wir, selber Hand anlegen zu müssen. Dass man mit Zeitungen Geld verdienen und verlieren konnte, das ist uns wohl allen damals nicht in den Sinn gekommen. Mit dem Geldverdienen war es zunächst nichts. Denn mit einem vorübergehenden Hoch, das die Zeit 1950 mit einer Auflage von gut 80.000 Exemplaren erreichte, folgte ein längeres Tief. 1952 sackte die Auflage auf 44.000. Zwar erholte sich das Blatt von diesem beinahe Bankrott in den nächsten Jahren wieder, aber das Unternehmen blieb weiterhin ein Zuschussgeschäft. Über 20 Millionen Mark steckte Bucerius nach eigenen Angaben bis 1973 in die Zeitung. Gewinne wirft sie kontinuierlich erst seit 4 Jahren ab. Die Dauerdurststrecke war nur durchzuhalten, weil der Zeitverlag nicht allein dastand. Glücklicherweise hatte nämlich Bucerius im Mai 1949 zunächst 50, 2 Jahre später 87,5% der Anteile am Stern erworben. Henry Nannens Illustrierte machte Gewinne und davon zehrte die Zeit. Der wendige Verleger der Zeit war seit Beginn der 50er Jahre also zugleich Verleger des Stern. Kommerziell gesehen eine glückliche Kombination, die 1962 jedoch zu Komplikationen führte. Damals brachte die Illustrierte eine Titelgeschichte, »Brennt in der Hölle wirklich ein Feuer?« Der Beitrag enthielt kritische Stellungnahmen zum bevorstehenden Vatikanischen Konzil und zum Verhältnis der christlichen Konfessionen in der Bundesrepublik. Die CDU-CSU sah darin ein öffentliches Ärgernis und missbilligte den Artikel als eine Verletzung christlicher Empfindungen. Der Landesverband Hamburg, der CDU und die Bundestagsfraktion der CDU-CSU, der Bucerius seit 1949 angehörte, wurden gebeten, beschleunigt zu einer Entscheidung darüber zu kommen, ob die Veröffentlichung mit der Mitgliedschaft des Verlegers in der CDU und in der CDU-CSU-Bundestagsfraktion vereinbar sind. Am 8. Februar 1962 antwortete Bucerius mit folgender Erklärung. Ich habe der CDU 15 Jahre harter und treuer Arbeit gewidmet, weil ich ihre Politik für richtig halte. Der Beschluss des CDU-Bundesvorstandes vom 7. Februar ist ein mir unbegreiflicher und in der CDU nicht üblicher Fall von Intoleranz. Er zwingt mich, die CDU und den Bundestag zu verlassen. Das ist heute geschehen. An meiner politischen Überzeugung wird sich nichts ändern. CDU-fromm war Bucerius freilich auch vor diesem Bruch mit der Union nie gewesen. Mit ihr war er schon häufiger öffentlich aneinander geraten, beispielsweise durch seine Forderung nach dem Rücktritt des NS-belasteten Bundesministers Oberländer und sein Votum gegen eine Wiederwahl Adenauers zum Bundeskanzler im Jahre 1961. Um seine Zeitung wirtschaftlich zu sichern, hat Bucerius in den folgenden Jahren wiederholt nach weiteren Geschäftspartnern Ausschau gehalten. 1965 fand er sie. Mit John Jahr, der damals die 3 Frauenblätter Konstanze, Brigitte und Petra sowie die Zeitschriften Schöner Wohnen und Kapital herausbrachte, und dem Druckereiunternehmen Richard Gruner schloss sich Buzi, wie ihn die Branche nennt, zum Verlagskonzern Gruner und Jahr zusammen. In dem über 100 Schreibmaschinenseiten langen Vertragstext, der den Dreierbund besiegelte, machte jeder so seine eigenen Vorbehalte geltend. Bucerius handelte für die Zeit eine privilegierte Position heraus, die er so umschrieb. Die Zeit spielt bei der Fusion eine besondere Rolle. Der Zusammenschluss hat ihr eine solide Basis gegeben, die auch in Krisenzeiten standhalten wird. Für ihre politische Linie und die Besetzung der Redaktion bleibt der bisherige Verleger allein zuständig. Er hat sich auch vorbehalten, die Zeit aus dem gemeinsamen Unternehmen wieder herauszunehmen. Das geschah zu Beginn der 70er Jahre, als nach mehreren kapitalistischen Springprozessionen der Gütersloher Mediengigant Bertelsmann in verstärktem Maße bei Gruner und Jahr einstieg. Damals kaufte Bucerius als Privatmann aus dem ihm gehörenden Zeitverlag die Titelrechte der Zeit und schenkte sie der 1971 gegründeten Zeitstiftung, die wiederum mit dem Zeitverlag und dessen Alleininhaber Gerd Bucerius einen Vertrag schloss, der es dem Verlag erlaubt, die Zeit als geschäftliches Unternehmen zu betreiben, mit dem Anspruch auf Gewinn und dem Risiko von Verlusten. Eine komplizierte Konstruktion, aber durchaus keine ganz ungewöhnliche. Ihr Sinn? Man will Steuern sparen. Und das kann man, wenn man mit Stiftungen operiert. Die Zeitstiftung, die von einem Kuratorium regiert wird, darf selbst nicht geschäftlich tätig werden, also keine Zeitungen herausgeben. Aber sie hat die Entscheidung darüber, wer der Chefredakteur und der Verleger der Zeit sind. Beide dürfen nur mit Zustimmung des Kuratoriums berufen werden. Die Redaktion ist mit 2 Mitgliedern im 9-köpfigen Kuratorium vertreten. Ihr Einfluss reicht aber weiter, denn ein Redaktionsstatut sichert ihr zu: Berufung und Entlassung des Chefredakteurs sind Sache des Verlegers. Sie dürfen jedoch nicht gegen den erklärten Willen der absoluten Mehrheit jener Redakteure erfolgen, die mehr als 2 Jahre in der Redaktion tätig waren. Beide Gremien, das Kuratorium und die Redaktion, wurden beispielsweise gefragt, als sich Gerd Bucerius als Verleger zurückzog und dieses Amt in die Hände des bisherigen Wirtschaftsressortchefs Dieter Stolze legte. Das war 1977. Damals war die Zeit, wirtschaftlich gesehen, über dem Berg. Die Jahre, in denen die Auflage des Blattes unter der 100.000-Grenze lag, waren längst vergessen. Vom Boom der 60er Jahre profitierte auch die Zeit, deren verkaufte Auflage von 120.000 Exemplaren im Jahre 1961 bis heute verdreifacht wurde. Zwischendurch gab es Sorgen, nicht nur mit der Auflage, auch mit den Anzeigen. In der Zeit fehlten, wie Bucerius bei einem Vergleich mit anderen Blättern 1953 feststellte, sogenannte Finanzanzeigen, also Jahresbilanzen, Dividendenbekanntmachungen und Ausschreibungen von Kapitalerhöhungen. An über 100 große Aktiengesellschaften gingen Briefe heraus. Das Echo war gut. Doch bei der Gelegenheit landete auch ein Schreiben bei Bucerius, das er mit verändertem Namen später in seinem schon erwähnten Buch »Der angeklagte Verleger« veröffentlicht hat. Der Brief lautete: »Sehr geehrter Herr Dr. Bucerius, Herr Generaldirektor Werner übergab uns Ihren Brief vom 14. Mai dieses Jahres, in dem Sie darum bitten, dass unser Haus seine Finanzanzeigen auch in der Zeit veröffentlicht. Nun hat die Zeit in ihrer vorletzten Ausgabe unseren neuen Lebensversicherungsplan 34c sehr schlecht besprochen. Ich nehme an, dass Sie unter diesen Umständen auch an Anzeigen unseres Hauses nicht interessiert sind. Mit vorzüglicher Hochachtung, Albert, Generalsekretariat.« Bucerius, der zu jener Zeit weiß Gott keinen Grund hatte, auf dem hohen Ross zu sitzen, denn die Zeitgeschäfte liefen schlecht, konterte trotzdem: »Sehr geehrter Herr Albert, freundlichen Dank für Ihren Brief vom 20. Mai. In Ihrem Hause ist es nicht ganz klar, dass Redaktion und Anzeigenabteilung einer Zeitung scharf getrennt sind. Damit sich solche Missverständnisse nicht wieder ereignen, habe ich die Anzeigenabteilung der Zeit angewiesen, Anzeigen Ihres Hauses nicht mehr entgegenzunehmen.« Die Antwort saß. Nach einem halben Jahr waren die Anzeigen wieder da. In einem anderen Fall waren die Verluste noch bitterer. Der Redakteur Willy Bongard hatte 1962 in der Zeit die nach seiner Meinung handgestrickte Werbung des Volkswagenwerkes kritisiert. Die Folge: der für die VW-Werbung verantwortliche Frank Nowotny befahl, die Zeit aus allen Werbeplänen zu streichen. Bucerius berichtet im Einzelnen: »Auch mit vielen Tricks gelang es nicht, Nowotny oder VW zu einer offiziellen Begründung zu provozieren. Man wolle die Werbung umstellen, hieß es. In das neue Konzept passe die Zeit nicht hinein. Das Geld sei bereits verplant, man werde sehen und sicher werde bald. Bongards Bonmot kostete uns etwa eine 250.000 Umsatz. Für die hart kämpfende Zeit viel Geld.« Der Kampf gegen den Konkurs zwang den Verleger Ende der 60er Jahre, als die Zeitauflage bei 260.000 stagnierte, sich etwas Neues einfallen zu lassen. Bucerius hatte beobachtet, wie die beiden englischen Sonntagsblätter Sunday Times und Observer mit einem farbigen Magazin ihre Auflage um 50% steigerten. Die Idee lag deshalb nahe, auch die Zeit durch ein Magazin zu ergänzen, das die begehrten, weil teuren, 4 Farbanzeigen holen sollte. Den Auftrag, das neue Farbsupplement zu planen, bekam Hans Gressmann, der seit 14 Jahren im Politikressort der Zeit arbeitete. Doch als der geschätzte Kommentator sein erstes Produkt am 2. Oktober 1970 vorlegte, fand es weder den Beifall des Verlegers noch die Anerkennung durch die Branche. In Springers Welt mokierte sich Valentin Polkuch: »Da haben Sie denn also monatelang vorgearbeitet, haben geplant und strukturiert und aufgerissen. Und nicht einmal eine Maus kam aus dem kreisenden Papierberg. Nur ein blasses Familienmagazin, 56 Seiten stark, in Kupfertiefdruck produziert. Mit Themen aus dem Multimix. Alles nett zueinander, hausbacken, säuberlich. Und ich bin sicher, dass die Dentisten das gern ins Wartezimmer legen, zu den Kundenblättern der AOK.« Bündig urteilte Verleger Bucerius: »So können wir keine Anzeigen kriegen.« Der vielgelästerte Hans Gressmann verteidigte sich hingegen: »Auch der Ungeduldigste durfte nicht erhoffen, dass es auf Anhieb gelingen könnte, den Großglockner zu besteigen. Und dies in Turnschuhen.« Bucerius hatte keine Geduld. Er ließ seinen glücklosen neuen Magazinmacher gehen, stellte ihm aber immerhin frei, in die politische Redaktion zurückzukehren oder sich endgültig von der Zeit zu trennen, die dann noch 2 Jahre lang das Gehalt weiterzahlen würde. Als Nachfolger holte sich Bucerius seinen ehemaligen Chefredakteur Josef Müller-Marein. Der kam zwar aus Frankreich herbei, hatte aber von Anfang an nicht vor, länger zu bleiben. Die Redaktion übernahm schließlich ein Mann, der schon beim Stern gelernt hatte, mit Fotos und Farben umzugehen, Jochen Steinmeier. Er ist noch heute für den Inhalt des Magazins verantwortlich, das sich zunächst als glatter Fehlstart erwies, nicht nur publizistisch, sondern auch wirtschaftlich. Denn statt der einkalkulierten, kostendeckenden 600 Anzeigenseiten kamen 1971 nur 232 und 1972 nicht mehr als 363 herein. Das bedeutete Millionen Verluste. Doch das Blatt wendete sich bald. Rückblickend stellte Bucerius bereits 1974 fest: Immer noch bin ich sicher, dass die Zeit ohne das Magazin ihrem sicheren Ende entgegengehen würde. Das mit der stagnierenden Auflage langsam abbröckelnde Anzeigengeschäft hätte tödlich gewirkt. Frei von Todesängsten liefert heute das mit vielen schönen Farbanzeigen gespickte, großzügig illustrierte und mit Reportagen über Atlantikflüge und Autorennen Carters Bruder und Hitlers Sohn zur Unterhaltung einladende Magazin den ökonomischen Unterbau für die Wochenzeitung. Die Zeit ist auf dem Markt nicht ohne Konkurrenz, aber sie ist konkurrenzlos in der Fülle der Informationen und der Breite der politischen Positionen. Die Mitbewerber, in der Auflage ohnehin um mehrere hunderttausend Exemplare abgeschlagen, sind da sehr viel enger festgelegt. Beispielsweise der Bayern-Kurier, der nur das zum Besten geben darf, was Franz Josef für richtig hält. Oder der Vorwärts, der sogleich einen Rüffel riskiert, wenn er Helmut Schmidt nicht mehr hofiert. Verglichen mit der Zeit decken auch Wochenblätter wie der Rheinische Merkur und die Deutsche Zeitung ein eng begrenztes politisches Feld ab. Ein dezidiert konservatives, wie man weiß. An Liberalität, wenn auch aus protestantischem Geist, könnte es höchstens das gleichfalls in Hamburg erscheinende Deutsche Allgemeine Sonntagsblatt mit der Zeit aufnehmen. Sie alle, ob links oder rechts von der Zeit agierend, sind fast alle defizitär auf Zuschüsse angewiesen, die aus privaten, parteilichen oder kirchlichen Quellen fließen. Ein Geschäft ist seit einigen Jahren offensichtlich nur dort zu machen, wo sich die Zeit breit gemacht hat, in der Mitte. Die Frage liegt natürlich nahe. Kann ein solches Blatt eigentlich noch entschieden genug auftreten? Erlauben es die liberale Konzeption und die ökonomische Position, Farbe zu bekennen? Oder verleitet die Angst vor dem Verlust der Mitte zur Leisetreterei und sowohl als auch Analyse? Theo Sommers Antwort ist eindeutig. Die Zeit steht keiner Partei nahe, scheut sich aber nicht, allen zu nahe zu treten. Vielleicht der einen Partei mehr als der anderen. Vielleicht im einen Ressort auch kräftiger als im anderen. Insgesamt aber hat Sommer recht, wie eine Stichprobe beweist. So gibt zum Beispiel in der Ausgabe vom 4. Mai dieses Jahres Filbingers neuer Fall, sein Rücktritt vom Vorsitz der baden-württembergischen CDU, der Zeitung Gelegenheit daran zu erinnern, dass sie es war, die den Stein gegen den Ministerpräsidenten dadurch ins Rollen brachte, dass sie eine Leseprobe aus einer Erzählung von Rolf Hochhuth veröffentlichte, die Vorwürfe gegen Hitlers Marinerichter Filbinger enthielt. Erklärend fügt die Zeit hinzu, sie habe Filbinger nicht zermalmen wollen und fährt fort: Das hat er selbst besorgt, mit einem allzu guten Gewissen und einem unverzeihlich schlechten Gedächtnis. Andere innenpolitische Beiträge der Ausgabe vom 4. Mai untersuchen die Situation in Schleswig-Holstein nach der Wahl und in Berlin nach der Senatsbildung. Analysen ohne Stellungnahmen, ganz so wie die Mehrheit aller Artikel. Ausgewogen und abgewogen. Mit großen Dossiers und umfangreichen Interviews, manchmal ein wenig zu breit und behäbig, aber stets informativ und lesenswert. So präsentieren sich die Ressorts Politik und Wirtschaft dieser 1. Mai-Nummer. Mit einer Ausnahme, mit Telebis, einem anonymen, auch über Funk interner bestens unterrichteten, scharfzüngigen Beobachter, der es wagt, das etablierte Parteienspektrum zu verlassen. In der Ausgabe vom 4. Mai bricht er eine Lanze für die römische ARD-Mitarbeiterin Franca Magnani, die ihr Studioleiter Wolf Feller so gerne ganz links liegen lassen möchte. Telebis rät dem Kommunistengegner Feller, sich weiterhin der Dienste der Italienerin zu bedienen, auch wenn sie mit einem Kommunisten verheiratet ist. Begründung: denn Wolf Feller kann kein Interview auf Italienisch führen. Seine Sprachkenntnisse reichen allenfalls, sich im Restaurant Spaghetti zu bestellen. Und nun konformistisch, spritzig und munter geht's an diesem 4. Mai auch im Feuilleton-Teil des Blattes zu, wo Fritz Radatz beispielsweise den Vorschlag von Günter Grass unterstützt, Siegfried Lenz zum Bundespräsidenten zu wählen. Originell, so meinen manche Kritiker der Zeit, sei eigentlich nur noch ihre Kultur. Alles andere sei unter der Woche zum größten Teil schon der Tagespresse zu entnehmen. Tatsächlich zeigen die Mitteilungen des Zeitverlages, dass sich das Blatt vornehmlich als Konkurrenz zu den großen überregionalen Zeitungen, zur Welt, zur Frankfurter Allgemeinen und zur Süddeutschen Zeitung versteht. Von ihnen könnte Gefahr drohen, wenn sie beispielsweise dazu übergingen, einmal pro Woche in größeren Analysen die Tagesereignisse zusammenfassend zu kommentieren. Aber davon kann gegenwärtig kaum die Rede sein. Und auch die andere Gefahr, oft beschworen, seit der konservativere Dieter Stolze eine führende Rolle bei der Zeit spielt, ist nicht aktuell. Die Gefahr, dass das Blatt aus der liberalen Mitte ausbricht und nach rechts abdriftet. Fritz Radatz, Chef des links von der Mitte einzuordneten Feuilleton-Teils der Zeit, bestätigt: Ich habe nicht den Eindruck, dass sich durch Stolze etwas an der Richtung und der Arbeit geändert hat. Und Radatz verspricht für die Zukunft: Solange ich für den Kulturteil verantwortlich bin, wird sich daran auch nichts ändern. Das klingt überzeugend und leuchtet auch ein. Denn rechts von der Zeit herrscht großes Gedränge, bei den Wochenzeitungen wie bei den überregionalen Blättern. Warum sollte sich eine Zeitung, die auch als Liberale bei den Anzeigenkunden ankommt, ohne Not in den Clinch mit der Konkurrenz begeben? Ganz abgesehen davon, dass noch gar nicht ausgemacht ist, ob die Leser und die Redaktion einen solchen Schwenk mitmachen würden. Die Chancen stehen gut, dass die Zeit so bleibt, wie sie ist. Ein großes liberales Blatt, ein erfolgreiches Blatt, ein Blatt, das neue Maßstäbe für die westdeutsche Publizistik gesetzt hat. In der Reihe Das Presseporträt hörten Sie heute Liberaler Kaufmannsgeist, die Zeit, beschrieben von Hermann Mein. Die Sprecher waren Hans Sievers, Marianne Kehlau und Georg Hopf. Die Produktion hatte Carlo Schultheiß, Redaktion Michael Wolf-Thomas. Bis zum Beginn der nächsten Sendung zwei Neubearbeitungen von Musik von Johann Sebastian Bach. Sie hören zunächst den ersten Satz aus dem Doppelkonzert D-Moll, gespielt von Helmut Zacharias, Milo Pavlovic, García Morales und Jan Wegland, und anschließend den ersten Satz aus der Partita C-Moll, gespielt von Helmut Zacharias und seiner Rhythmusgruppe.